Jeder Weg, jede Straße hat irgendwo ein Ziel. Jeder Fluss treibt dem Meer zu und endet dort sein Spiel. Doch die Liebe, die du gibst, ist schöner als ein Traum. Denn sie geht bis ans Ende von Zeit. Jede Nacht geht zu Ende, nach Schatten folgt das Licht. Jeder Traum geht zur Neige, nur unsere Liebe nicht. Doch die Liebe, die du gibst, ist schöner als ein Traum. Denn sie geht bis ans Ende von Zeit. Dream.